150 nagelneue 10-Dollar-Noten. Du gibst mir 1500. Korrekt? Hank war ein kleiner, adretter Kerl mit fleckiger brauner Haut und dünnem, entkraustem Haar. Ist korrekt. 1500 Mäuse. Jackson war ein gedrungener, fetter Schwarzer mit perlweißen Zähnen, die wie zum Lachen geschaffen waren. Doch Jackson lachte nicht. Du willst, dass ich dir 15 Riesen mache, korrekt? Exakt. 15.000 Pipi. Mein Anteil ist 10%, 1500. Korrekt? Genau. Ich zahle 1500 Mäuse für den Deal. Und ich krieg 5%. Jody war der Gehilfe. Das macht 750. In Ordnung? Ein Blick auf Jody und man wusste, dass er ein Hohlkopf war. In Ordnung. 750 für dich. Und der Rest ist für mich. Imabel war Jacksons Freundin. Ein heißblütiges Mädchen mit vollen Lippen und einer Haut wie eine Bananenschale. Jackson sah zu, wie Hank jede Note sorgfältig in ein mit Chemikalien getränktes Papier einwickelte, die Rollen in Pappröhren schob und die Röhrchen im Backofen des neuen Gasherds stapelte. Bist du sicher, dass du das richtige Papier hast, Hank? Hab doch nicht so viel Angst, Daddy. Du weißt, dass es klappt. Hast doch schon gesehen, wie er es macht. Bin nur nervös, mir nicht. Ich will nicht erwischt werden. Wie sollten wir denn erwischt werden, Daddy? Jetzt mache ich einen reichen Mann aus dir, Jackson. Danke dem Herrn. Amen. Ist es noch nicht fertig? Nur noch eine Minute. Ist die Minute noch nicht um? Heiliges Kanonenrohr! Pass auf! Pass darauf! Im Namen des Gesetzes, alles stehen bleiben. Ich bin U.S. Marshal. Den ersten, der sich regt, knall ich an. Polizei! Ich hab's gehört! Schnell auf weg hier! Keine Bewegung! Lauf, Daddy! Verflucht! Ich komm schon! Warte nicht auf mich! Keine Bewegung! Ich rühre mich ja nicht, Marshal. Ich hab nichts getan, Marshal. Schwöre ich bei Gott. Setz dich und halt die Klappe. Eine 100-Dollar-Note. Aha. Aus einem 10er gemacht. Und die Spuren sind noch drauf. Hören Sie, Marshal, ich schwöre bei Gott, ich habe nichts damit zu tun. Der Kleine, der Hank heißt und abgehauen ist, das ist der Fälscher. Mach dir um den mal keine Sorgen, Jackson. Den kriege ich auch noch. Aber dich habe ich schon. Und ich nehme dich mit ins Bundesgefängnis. Ich habe mich falsch verhalten, aber ich bin kein Verbrecher. Steh auf und nimm deine Strafe an wie ein Mann. Nur das eine Mal, Marshal. Ich gebe zu, ich habe Hank das Geld gegeben, um es aufzuwerten. Aber er war es, der das Gesetz gebrochen hat, nicht ich. Wenn du die Zehner nicht besorgt hättest, hätte Hank sie nicht in Hunderter verwandeln können. Sie könnten ein bisschen Mitleid haben. Ich habe bei dem Geschäft schon all mein Geld verloren. Ist das nicht Strafe genug? Jackson, du bist nicht der Erste, den ich wegen eines Verbrechens festnehme. Stell dir mal vor, ich lasse jeden laufen. Wo würde ich da landen? Marshal, ich zahle Ihnen 200 Dollar. Wenn Sie mich laufen lassen. Jackson, ich sollte das nicht tun. Aber mir wird allmählich klar, dass du ein anständiger Kerl bist. Und weil du ein Schwarzer bist wie ich, lasse ich dich für dieses Mal laufen. Du gibst mir die 200 Dollar und du bist ein freier Mann. Ich habe das Geld nicht hier. Es ist in dem Bestattungsinstitut, wo ich arbeite. Um diese Zeit am Nachmittag, wenn keine Begräbnisse stattfanden, hielt Mr. H. Exodus Clay für gewöhnlich ein Nickerchen auf dem Sofa in seinem Büro. Mr. Clay lag auf der Seite mit dem Gesicht zur Wand. Was tust du denn hier, Jackson? Fragte er, ohne sich umzudrehen. Ich staub nur ab, Mr. Clay. Jackson öffnete vorsichtig die Safe-Tür. Dachte, du hättest dir den Nachmittag freigenommen. Ja, Sir. Aber mir fiel ein, dass Mr. Williams' Familie heute Abend kommen will, um noch einmal seine sterblichen Hüllen zu sehen. Und ich weiß doch, dass sie gern alles tipptopp in Ordnung haben. Im Geldfach befand sich ein Stapel 20-Dollar-Noten, die in Packen zu je 100 Dollar gebündelt waren. Übertreib's nicht, Jackson. Ich hab nicht vor, dir eine Lohnerhöhung zu geben. Mach ich doch gern, Mr. Clay. Jackson griff sich 5 Bündel und stopfte sie in die Hosentasche. Außerdem ist meine Freundin nicht zu Hause. Dachte mir schon, dass er da das Problem liegt. Lass dir das eine Lehre sein, Jackson. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Kaum war der Marshal weggefahren, da rannte Jackson los. Oh Herr, gib Gib mir Zeit. Er musste Hank auftreiben und ihn dazu bringen, seine verbleibenden $300 in 3.000 zu verwandeln. Dann konnte er das Geld vielleicht in den Safe zurückstecken, bevor Mr. Clay ihn verdächtigte. Aber zuerst musste er die $20-Noten in Zehner umtauschen. Hank konnte schließlich keine 20er aufwerten, weil es keine 200er gab. Ist Imabel da, Ma'am? Ich weiß, wer du bist, Jackson. Mich legst du nicht rein. Hier will sie keiner reinlegen, Lady. Hab nur gefragt, ob Imabel da ist. Nein, Jackson, ist sie nicht. Und wenn, dann wäre sie inzwischen im Gefängnis, wo du auch landest, sobald die Polizei dich erwischt. Mein nagelneuen Herd hochjagen, mein Haus versauen und weiß Gott was noch alles. Und dann so tun, als wärst du wer anders, wenn du hier anrufst. Ich versuch gar nicht, meine Stimme zu verstellen. Hab nur ein bisschen Ärger, mehr nicht. Ein ziellos umherfahrendes Taxi kam auf Jackson zu. Der Fahrer war ein Schwarzer. Jackson nannte ihm die Adresse von Imabels Schwester Margie. Der Bursche machte eine Kehrtwendung, als ob er gern schleuderte, und raste wie ein Wahnsinniger davon. Als Jackson ankam, war Margie gerade dabei, ihre Haare zu glätten. Ist Imabel hier? Nein, ist sie nicht. Weißt du, wo sie ist? Woher soll ich das wissen? Auch keine Ahnung, wo Jody ist? Jody? Wer soll das denn sein? Das ist der, der dir und Imabel von dem Mann erzählt hat, der Geld aufwerten kann. Wozu Geld aufwerten? Aufwerten, um es auszugeben. Er macht aus einem Dollarnoten Zehner und aus Zehnern Hunderter. Bist du blau? Ich bin nicht betrunken. Du hörst dich viel betrunkener an als ich. Sie hat den Kerl doch hier bei dir kennengelernt. Bei mir? Ein Mann, der aus 10 Dollarnoten Hunderter macht? Wenn du nicht betrunken bist, dann musst du verrückt sein. Wenn ich den Kerl kennen würde, wäre er jetzt noch hier an den Boden gekettet und würde sich Tag für Tag den Arsch abrackern. Ich meine den anderen, Jody. Den, der den Mann kennt, der das Geld macht. Jackson, würdest du bitte deinen Arsch hier rausschaffen und mich allein lassen? Ist Imabel nach Haus gekommen? Dein gelbes Weibstück sitzt im Knast. Im Gefängnis? Wieso das denn? Gleich nachdem du ihr angerufen hast, hat ein Marshal der Bundespolizei sie unter Arrest hergebracht. Er hat auch nach dir gesucht, Jackson. Ein Marshal der Bundespolizei? Wie sah er denn aus? Er hat gesagt, du kennst ihn. Was hat er mit Imabel gemacht? Er hat sie ins Gefängnis gebracht, das hat er gemacht. Und er hat ihre Truhe beschlagnahmt und sie mitgenommen, für den Fall, dass er dich nicht findet. Ihre Truhe? Er hat ihre Truhe beschlagnahmt und sie mitgenommen? Und ob, Süßer. Und wenn er dich findet? Lieber. Er hat ihre Truhe beschlagnahmt. Jackson verließ die Telefonkabine. Er trat auf den leeren Bürgersteig und dachte über einen Ausweg nach. Sein Gesicht war verzerrt vor geistiger Anstrengung. Schließlich kam er zu einem Entschluss. Ich habe keine andere Wahl. Spende dem Herrn, Bruder. Er musste seinen Zwillingsbruder Goldie aufsuchen. Spende dem Herrn, Bruder. Spende den Armen. Neben dem Eingang zu Blumensteins Warenhaus saß eine barmherzige Schwester auf einem Feldstuhl und lächelte traurig. Spende dem Herrn, Bruder. Spende den Armen. Jackson blieb neben dem Stuhl stehen und betrachtete die Nylonstrümpfe, die im Schaufenster ausgestellt waren. Schwester Gabriel, Mama will 2 Eintrittskarten in den Himmel. Onkel Pone stirbt. Warum braucht ihr 2, Kind? Mama sagt, Onkel Pone braucht 2. Einlass für eine Person, Schwester Gabriel. Danke, Schwester Gabriel. Und ich sah, dass der Himmel sich öffnete und schaute ein weißes Ross. Amen. Die Polizei wird dich dafür einlochen, dass du diese Eintrittskarten verkaufst. Das verstößt gegen kein Gesetz. Es gibt aber ein Gesetz, das verbietet, sich als Frau auszugeben. Spende dem Herrn, spende den Armen. Ich muss mit dir reden, Goldie. Goldie betrat einen feuchtkalten, fensterlosen Raum, der mit einem zernarbten Tisch, 2 wackeligen, einfachen Stühlen und einer Couch möbliert war. Ich wohne eigentlich nicht hier, das ist nur mein Büro. Goldie, es gibt da was, wonach ich fragen muss. Ich muss meinem Affen erstmal Zucker geben. Welchem Affen? Jackson sah sich nach dem Affen um. Er sitzt mir auf dem Buckel. Jackson sah zu, wie Goldie Spiritusbrenner, Teelöffel und Injektionsspritze aus der Tischschublade nahm. Dann schüttete er Kokain- und Morphiumkristalle aus zwei kleinen Papiertüten auf den Löffel. Ich werde nie jemandem verraten, dass du mein Bruder bist. Tja, Brüderlein, das Gleiche gilt für mich. Was ich dich fragen wollte, kennst du einen farbigen U.S. Marshal hier in Harlem? Ein großer, schlanker Kerl und ein Gauner ist er auch. Ein farbiger U.S. Marshal? Und was meinst du mit Gauner? Er versucht ständig, Schmiergelder von Leuten zu erpressen. Was ist los, Brüderlein? Hat er dich ausgenommen? Naja, ich wollte ihm etwas Geld aufwerten lassen. Aufwerten? Ich wollte mir aus 10-Dollar-Noten 100er machen lassen. Wie viel? 1500 Dollar. Und du bist festgenommen worden? Als der Ofen in die Luft ging, stürmte der Marshal in die Küche und nahm uns alle fest. Aber die anderen konnten sich verdrücken. Nee. Die haben dich gelingt, Mann. Die nehmen dein Geld und lassen dich hochgehen. 10-100er Verwandte. Aber ich habe vorher schon mal gesehen, wie er es gemacht hat. Du hast ganz klar gesehen, wie er dich geleimt hat. Was du nicht gesehen hast, war, wie er die Scheine vertauscht hat. Da ist immer Bell auch eingelegt worden. Wer ist immer Bell? Der ist mein Mädchen. Was hat sie gemacht, als der Herd in die Luft ging? Sie ist davongerannt, so wie wir anderen das auch versucht haben. Es erwischt immer den Betrogenen. Lass den Kerl finden, der sich als Marshal ausgegeben hat. Nachdem er mir 200 Dollar abgeknöpft hat, kam er und hat Imabel verhaftet, um sie auch noch auszunehmen. Du meinst, er hat aus deiner Alten noch mehr Geld rausgepresst, nachdem er deins hatte? Ich weiß nur, was meine Vermieterin mir erzählt hat. Imabel steht unter Arrest. Ein U.S. Marshal ist mit ihr in ihre Wohnung gegangen. Dort hat er ihre Truhe beschlagnahmt und sie mitgenommen. Er hat ihre Truhe mitgenommen? Sie hat so eine große Seekiste. Was ist in der Truhe? Nichts als Kleider und solches Zeug. Brüderlein, hör mir genau zu. Wenn die Schachtel nichts weiter als Kleider in ihrer Truhe hat, dann steckt sie mit diesem schmalen Typen unter einer Decke und hat ihm geholfen, dich auszunehmen. Das hat sie nicht getan. Hat sie gar nicht nötig. Und woher weißt du, dass sie nicht scharf auf den Typen ist? Sie ist auf keinen außer mir scharf. Sie ist mit dem Kerl abgehauen, der dir dein Geld abgeknöpft hat. Sie ist überhaupt nicht abgehauen. Er hat sie abgeführt. Im Übrigen, wenn sie Geld gebraucht hätte, sie hat selbst welches. Sie kann sich mehr Geld beschaffen, als du und ich je gesehen haben. Ich helfe dir, dein Mädel wiederzufinden. Schließlich bist du mein Bruder. Nimm einen Schluck. Nur zu. Wir suchen diesen Typ und dein Mädchen. Und dazu brauchst du allen Mut. Herr im Himmel. Was ist das für ein Zeug? Nur Schall und Rauch. Eine Menge Leute hier im Valley rühren nie was anderes an. Der Drink benebelte Jacksons Hirn. Nur Schall und Goldies Rauch. Riesige schwarze Pupillen wirkten hypnotisch. Sie sahen aus wie dunkel schimmernde Tümpel. Eine Menge Leute hier im Valley rühren nie was anderes an. Schließlich erhob sich Goldie und setzte seine Perücke und die Haube auf. Auch Jackson versuchte aufzustehen. Ich bring dich um. Aber der Raum begann sich, um ihn zu drehen. Ich bring dich um. Goldie lebte mit zwei anderen Männern beim Golden Ridge an der Covent Avenue. Alle drei traten in der Öffentlichkeit als Frauen auf. Alle drei waren fett und schwarz, was ihnen die Sache erleichterte. Der größte von ihnen, Big Cathy, war Besitzer eines Bordells. Wie sieht's draußen aus, Goldie? Kalt. Es sind ein paar neue Typen in der Stadt, die die Nummer mit dem Knall abziehen. Die Ofennummer aus den Südstaaten. Mhm. Geld aufwerten, hier in Harlem. Wen wollen Sie denn damit noch aufs Kreuz legen? Idioten gibt's überall. Also, wenn denen ein Wurf gelungen wäre, hätte ich sie bestimmt gesehen. Denen ist schon ein Wurf gelungen. 1500er. Goldie setzte seine graue Perücke und die weiße Haube auf und ging zur Filiale des Postamtes in der 125. Straße, um die Fahndungsplakate zu studieren. Spendet dem Herrn, spendet den Armen. Dort hingen die Fotos von drei Farbigen, die in Mississippi wegen Mordes gesucht wurden. Und ihr werdet das Fleisch von Königen essen. Indem er Jackson die halbe Zeit unter Rauschgift setzte und ihm die übrige Zeit Angst einjagte, hielt Goldie seinen Bruder als Gefangenen. Jeden Tag erzählte er Jackson, er verfolge eine Spur. Aber es vergingen drei Tage, bis er wirklich eine Spur hatte. Der Tipp kam von Big Cathy. Da war gestern Abend ein Ex-Sträfling bei mir. Hat mächtig angegeben mit dem Trick von der verlassenen Goldmine. Was für ein Typ war das? So um die 40, mittelgroß, schwarz, unauffällig. Er ist gefährlich. Dann ist er einer von den Geldmachern. Das muss Hank sein, der Anführer. Wie wollen Sie das Ding drehen? Hat er nicht gesagt. Er wird wiederkommen. Ich habe gehört, dass Leute nach Harlem gekommen sind, die eine verlassene Goldmine gefunden haben. Eine Goldmine? Sag ich ja. Eine Goldmine. Und es heißt, dass sie eine Truhe voll Golderz haben, um es auch zu beweisen. Hör zu, Goldie. Dieses Golderz gehört immer Bell nicht wirklich. Und das ist der einzige Grund, warum ich dir nichts davon erzählt habe. Wie viel ist es, Brüderchen? 200 Pfund und 11 Unzen. 200 Pfund, heiliger Strohsack. Kann man das pure Gold sehen? Klar, da sind Goldadern, die durch den Fels laufen. Was für Adern? Dünne oder dicke? Dicke Adern. Da ist genauso viel Gold wie Stein drin. 100 Pfund pures Gold. Weißt du, woher ich eine Pistole bekomme? Was willst du mit einer Pistole? Ich verschwinde hier. Und hol mir mein Mädchen. Die Kerle werden in Mississippi gesucht, weil sie einen Weißen umgelegt haben. Die Jungs sind gefährlich. Ausrichten! Abzählen! Im Savoy fand ein großer Ball statt. Und die Leute standen einen Häuserblock lang Schlange. Das berühmte Harlemer Detektivteam, Coffin A. Johnson und Gravedigger Jones, war damit beauftragt, für Ordnung zu sorgen. Beide waren große, nachlässig gekleidete, dunkelbraune Farbige. Sie trugen speziell angefertigte, langläufige, vernickelte 38er Revolver. Und die hielten sie im Augenblick in der Hand. Sobald jemand aus der Reihe tanzte, schrie Grave Digger: Ausrichten! Und Coffin Ed gab das Echo: Abzählen! Die Leute in Harlem nahmen an, dass Grave Digger Jones und Coffin Ed Johnson jeden Mausetot schießen würden, der aus der Reihe trat. Wie lautet die Parole, Schwester? Und ich sah drei unreine Geister wie Frösche aus dem Maul des Drachen springen, sprach der sechste Engel. Und wie kommt's, dass die drei Frösche springen? Denn sie sind die Geister von Teufeln, die Wunder hervorbringen. Und diese Frösche, meinst du, sie haben in Harlem einen Froschteich? Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben und der hieß Geheimnis. Big Cathys Puff war eine Wohnung mit 6 Zimmern im ersten Stock hinter einem großen, verfallenen, 5-stöckigen Gebäude. Sie sind hier, nennen sich Morgan und Walker. Dann lass mal hören, was du weißt. Es ist die Masche mit der Goldmine. Der, der sich Walker nennt, ist der Spezialist für Bodenschätze und hat die Mine in Mexiko entdeckt. Und natürlich ist der Einzige, dem er diese Sache anvertrauen kann, Mr. Morgan, ein schwerer Geschäftsmann aus Los Angeles. Weiter. Morgan sagt, er will nicht, dass Weiße die Gewinne einstreichen. Deshalb hat er beschlossen, eine Gesellschaft zu gründen und nur an Schwarze zu verkaufen. Wie verkaufen Sie die Anteile? Sie haben einen Kontaktmann namens Gus Parsons. Er treibt sich in allen besseren Bars rum und dann bringt er die Investoren mit verbundenen Augen in Morgans Büro. Wozu der ganze Spuk? Sie haben echtes Golderz. Wie viel? Genug für uns alle. Als Grave Digger und Coffin Ed ihren Wachposten vom Ballsaal des Savoy verließen, saß Goldie schon auf dem Rücksitz ihrer kleinen schwarzen Limousine. Okay, was sollte der Tipp mit den Fröschen? Gesegnet ist der, der da wachet. Lass den Scheiß mit deinen Bibelsprüchen. Es sind drei ehemalige Sträflinge hier, die in Mississippi wegen Mordes gesucht werden. So viel wissen wir auch schon. Zwei von ihnen nennen sich Morgan und Walker. Den Decknamen dieses schlanken Burschen kenne ich nicht. Sie drehen die Tour mit der Goldmine und benutzen einen Gus Parsons als Strohmann. Wo hast du sie aufgegabelt? In Big Cathys Puff. Zur Sache. Ich habe einen Bruder namens Jackson. Die Typen haben ihn mit dem Knall um 1500er erleichtert. Da hießen sie allerdings noch Hank und Jody. Seine alte Imabel hat ihm die Sache aufgeschwatzt. Dann ist sie mit dem schlanken Kerl, diesem Slim, durchgebrannt. Er hat sich als US-Marshal verkleidet. Mischt diese Imabel bei der Geschichte mit der Goldmine mit? Ja, muss wohl. Wir können sie bei Bekathy hochnehmen. Ich habe einen besseren Plan. Ich werde Jackson ein Paket falscher Scheine geben. Dann soll Gus Parsons Kontakt mit ihm aufnehmen. Du hast gerade gesagt, sie haben Jackson mit dem Knall reingelegt. Da war aber Gus nicht dabei. Gus kennt Jackson nicht. Okay, Kumpel. Ich nehme an, du bist der Wohltäter deines Bruders. Ich versuche nur zu helfen. Auf Wettig. Liegt gegen Jackson nicht ein Haftbefehl vor? Ja. Er hat seinem Chef $500 geklaut. Dann greifen wir ihn uns auch. Wir greifen uns alle. Und hier ist der Köder. Eine Rolle Blüten? Eine dicke Rolle Blüten. Umwickelt mit zwei echten 10-Dollar-Noten. Steck dir das in die Tasche, Brüderlein. Damit bist du ein großes, fettes, schwarzes Stück Käse. Du wirst wie das größte Käsestück aussehen, das diesen Ratten je über den Weg gelaufen ist. Nimm davon für zwei Whisky. Was hast du vor? Willst du deinen Hals riskieren? Das ist mein Geld! Dieser Arsch hat mir aus der Tasche geklaut! Freund, wenn ich Sie wäre, würde ich in dem Laden nicht so mit meinem Geld rumfuchteln. Ich komme eigentlich selten her. Aber im Augenblick ist meine Frau nicht zu Hause. Hab ich mir gedacht. Süßer? Wie wär's mit uns, Süßer? Schenk den Nutten ein, was sie haben wollen, dann schaff sie mir aus den Augen. Die sollten nicht in dem Ton mit Frauen reden. Kann man zu einem billigen Flittchen denn was anderes als Flittchen sagen, mein Freund? Jesus, waren sie gut genug, um sie zu erlösen? Da haben sie recht, mein Freund. Ich bin etwas erregt. Normalerweise rede ich nicht so. Mein Name ist Gus Parsons. Spendet dem Herrn. Spendet den Armen. Halten Sie Ihr Geld verborgen, Jackson. Ich habe etwas Kleingeld. Ihr habt den Geist gefunden. Wer ein Ohr hat, den lasset hören, was der Geist sagt. Amen. Jackson, ich hätte Lust, Ihnen etwas einzuweihen, was sich lohnt. Ein Geschäft, das Ihnen richtig viel Geld einbringt. Die Sache ist nur, ich muss mich darauf verlassen können, dass Sie dicht halten. Oh, ich kann schweigen. Falls es irgendeinen Weg gibt, wie ich an richtig viel Geld komme, kann ich so schweigsam werden, dass Sie mich für stumm halten. Wie viel wollen Sie investieren, Jackson? Alles. Die ganzen 10.000. Wenn das so ist, bringe ich Sie gleich zu Mr. Morgan und seinen Leuten. Eben am Profit aus dieser Mine teilzuhaben. Das verstehe ich. Spendet dem Herrn, spendet den Armen, pflastert euren Weg zum Himmel mit milden Gaben. Ich hab schon, Jackson. Schwester Gabriel segne dich, Bruder. Und der Herr des Geistes der Propheten sandte seinen Engel aus, um seinen Dienern die Dinge zu zeigen, die bald kommen sollten. Und siehe, wir kommen rasch. Gesegnet ist der, der das Wort des Propheten achtet. Amen. Hier ist mein Wagen. Ein Cadillac. Wenn ich den ersten Anteil aus meiner Goldmine ausgezahlt bekomme, werde ich mir auch so einen kaufen. Lasst eure gottverdammten Finger von mir. Nur eine Ohrfeige, Ed. Mr. Parsons wollte uns doch noch zu Mr. Morgan bringen. Oh. So, weich? Noch weicher und er wäre gehacktes. Halt, Junge, wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig mit dir, Jackson. Ja, Sir. Ich wollte mich nur gerade auf das einstellen, was Sie von mir wollen. Wir müssen noch zusammen in die Bude da rein. Ja, Sir. Bring mir den Kerl hier wieder zu Bewusstsein, Ed. Wollen Sie jetzt mit uns zusammenarbeiten, Mr. Parsons? Was bleibt mir sonst übrig? Über ihnen befand sich die Brücke der 155. Straße. In der Ferne überquerte die Hochbahn zur Bronx den Harlem River. Gus Cadillac war direkt vor einem großen Lagerhaus geparkt. Benimm dich so, als wäre nichts passiert. Das wird nicht leicht sein. Kumpel, es ist besser für dich, wenn du es gut machst. Egal, ob leicht oder nicht. Also schön, ihr Bullen. Gehen wir. Hier wäre ich nicht gern allein. Keine Angst, Junge. Wir passen auf dich auf. Wir werden sehen. Jacksons Herz schien ihm aus dem Hals springen zu wollen. Die Tür ging auf. Es war Imabel. Komm rein und leg ihn um, Daddy. Sie sah Jackson fest in die Augen. Ich gehöre nur dir. Jackson blickte an Imabel vorbei und erkannte Hank hinter dem Schreibtisch. Jody saß auf einem Campingstuhl neben der Hintertür. Er trug hohe Schnürstiefel und grobes Leinenzeug. Sein entkraustes Haar war grau vor Staub. Es fehlte nur noch ein räudiger Esel und man hätte meinen können, er käme direkt von einem Bergpfad, beladen mit Golden Nuggets. Slim saß auf einem Stuhl neben dem Schreibtisch. Über seinem Anzug trug er einen langen Laborkittel. Jackson! Unvermittelt schleuderte Gravedigger Gus Parsons mit solcher Kraft in den Raum, dass er quer durchs Zimmer schoss und mit dem Kopf Jacksons Rücken rammte. Abschichten! Abzählen! Freilassen! Pass auf, Daddy! Pass auf! Meine Augen! Was ist los, Ed? Der Schwein hat mir was in die Augen. Ja. Immer mit der Ruhe. Wo bist du, Dicker? Wo bist du, Mann? Stech nicht nach mir! Bring dich um, du verlogene Hure! Daddy! Imabel! Wo bist du, Dicker? Ich seh'n! Sag was, Mann! Lass sie in Ruhe, sie war's nicht! Bist du verletzt, Dicker? Bist du verletzt, Mann? Angehauen ab! Scheiße! Run, nigger, run, and try to get away. This nigger run, he run his best, stuck his head in a hornet's nest. That nigger run, that nigger flew, that nigger tore his shirt in two. Hast du rausbekommen, wo sie ist? Natürlich habe ich rausgekriegt, wo sie ist, aber erstmal muss ich wissen, was eigentlich passiert ist. Erzähl mir nur, wo mein Mädchen ist. Erzähl du mir erst, was passiert ist. Du müsstest wissen, was passiert ist, wenn du rausgekriegt hast, wo sie ist. Hör zu, Mann. Auf die Art verschwenden wir nur unsere Zeit. Ich war nicht dabei, als der Krawall losging. Ich habe draußen in einem Taxi gewartet, als Imabel und Slim rauskamen und bei mir einstiegen. Und er behauptete, sie wäre seine Frau und hätte Gift genommen. Und er müsse sie ins Knickerbockers Hospital bringen. Sie sind mit mir zum Krankenhaus gefahren, sind dort ausgestiegen und haben das Taxi gewechselt. Dann sind sie zu einem Haus in der Park Avenue gefahren. Das ist alles, was ich weiß. Jetzt erzähl du mir, was in dem Schuppen passiert ist. Dann können wir uns überlegen, was wir tun. Haben sie mitgekriegt, dass du ihnen gefolgt bist? Woher soll ich das wissen? Na schön. Gravedigger hat Gus Parsons in den Kopf geschossen. Und Hank hat Coffinette Säure in die Augen geschüttet. Slim hat auch was abgekriegt. Dann ging das Licht aus. Es wurde in der Dunkelheit rumgeballert und losgeprügelt. Irgendjemand hat versucht, Imabel zu erstechen. Ist Gravedigger auch umgebracht worden? Weiß ich nicht. Hör zu. Wir müssen jetzt schnell handeln. Das sag ich doch die ganze Zeit. Gehen wir. Mann, warte ein Minütchen, verdammt. Wir können hier nicht mit dem nackten Arsch raus. Ach, du liebes Bisschen. Du hast das Ding die ganze Zeit hier drin gehabt? Guck mal, da in der Ecke liegt ein Stück Rohr. Und hör endlich auf mit all den Fragen. Lass uns ein Taxi nehmen. Hör auf, mit deinen Füßen zu denken. Was du tun musst, ist den Leichenwagen von deinem Chef klauen. Seinen Leichenwagen klauen? Imabel, sie ist doch nicht tot, oder? Herr im Himmel, Mann, du wirst den Rest deines Lebens ein Idiot bleiben. Nein, sie ist nicht tot. Aber wir müssen irgendwie die Truhe vom Fleck kriegen. Da ist es. Park einfach hier. Können Sie uns sehen? Wenn Sie nicht rausgucken, nicht. Ich lasse den Motor laufen. Wozu? Willst du, dass die Karre gestohlen wird? Keiner klaut einen Leichenwagen. Unsinn, wovon redest du? Die Kerle hier bringen es fertig, einem Blinden die Augen zu stehlen. Ist das das Signal? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Vielleicht sind sie fort. Das werden wir gleich sehen. Was sollen wir dann tun? Psst. Was soll das, wenn du das Signal doch nicht kennst? Ich bring sie durcheinander. Meinst du, es ist außer Slim noch jemand da? Das ist mir verdammt egal, solange das Gold hier ist. Wer ist da? Hm? Wer da? Mhm. Ich bin's. Jackson. Bist du das, Imabel? Jackson? Ich bin's, Süße. Dein Jackson. Wenn du Jackson bist, wie ist dann der Vorname von deinem Boss? Hosea. Hosea Exodus Clay. Du weißt das so gut wie ich, Schatz. Was für ein Trottel. Oh, Süße. Gott, Daddy, ich dachte schon, du kommst nie. Ich kam so schnell ich nur konnte, Schatz. Imabel fixierte das Eisenrohr, das Jackson noch immer in der Hand hielt. Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die vollen Lippen, sodass sie leuchtend rot wurden, hob den Blick und sah ihn mit ihren glasigen, gefleckten Schlafzimmeraugen fest an. Wo ist Slim? Ich schlag sein Hirn zu Himbeermus. Der Herr vergebe mir. Er ist weg, eben gegangen. Komm rein, schnell. Er muss jeden Augenblick zurückkommen. Als Jackson ins Zimmer trat, folgte Goldie ihm. Was macht die denn hier? Das ist doch die barmherzige Schwester, mit der Slim und ich gefahren sind. Das ist mein Bruder. Mhm. Er ist mitgekommen, um mir zu helfen, dich herauszuholen. Imabel sah auf die große 45er in Goldies Hand. Ihr seid ja für die Bärenjagd ausgerüstet. Man kann nicht als kleiner Junge antanzen, um Männerarbeit zu machen. Du siehst schlimm aus. Was haben sie mit dir gemacht, Schatz? Daddy, wir haben keine Zeit für große Reden. Slim sucht nach Hank und Jody. Sie werden zurückkommen, um mein Golderz zu holen. Du musst mein Golderz retten, Daddy. Warum sonst sollte ich hier sein, Schatz? Sag mir nur, wo es ist. Jackson blickte durch die Türöffnung in die Küche. Da drin ist es nicht. Der Küchenboden war gerade erst geschrubbt worden und immer noch feucht. Ach, Daddy, was bin ich froh, dass du gekommen bist. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich rette dein Gold. Hier ist es. Wir müssen uns überlegen, wo wir die Truhe verstecken können. Wir können sie nicht mit nach Hause nehmen. Die Vermieterin hat uns rausgeschmissen. Wir stellen sie in mein Zimmer. Ich habe ein Zimmer, wo niemand sie finden kann. Sie ist da sicher. Ich lasse mir was einfallen. Was ist denn nicht in Ordnung mit meiner Bude? Wir haben jetzt keine Zeit zu streiten. Da gibt's gar nichts zu streiten. Mein Zimmer ist sowieso der beste Ort. Wir geben sie am Bahnhof auf. Aber um Himmels Willen, beeilt euch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Je älter du wirst, desto dämlicher wirst du auch, Brüderlein. Imabel schaute Goldie an, schaute Jackson an und traf einen Entschluss. Bring sie in das Zimmer von deinem Bruder, Daddy. Dort ist sie sicher. Ich warte unten auf euch. Wir kommen gleich nach. Los, pack an. Du gehst vor. Wo ist sie hin? Woher zum Teufel soll ich wissen, wo sie abgeblieben ist? Sie ist doch dein Mädchen, oder? Sie muss irgendwo sein. Lass uns erst die Truhe nach Hause bringen und dann zurückkommen, um sie zu holen. Ich kann sie hier nicht zurücklassen, das weißt du. Wegen ihr bin ich doch eigentlich nur hier. Mann, lass uns fahren. Die Frau findet ihren Weg allein. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Sie ist nicht da im Haus, verdammt, sie ist weg. Wenn sie gegangen ist, warte ich hier, bis sie zurückkommt. Mann, das Einzige, was dieses Weibsstück will, ist, dass wir ihr Gold in Sicherheit bringen. Sie wird dich schon finden. Ich hab die Nase gestrichen, voll davon, wie du über sie redest. Gott verdammt, du schwarzer Hurensohn, was bist du nur für ein Schwachkopf? Wenn du nicht mein Bruder wärst, würde ich dich umlegen. Imabel? Bist du hier, Imabel? Sie hat alle ihre Kleider hier gelassen. Plötzlich fühlte Jackson sich niedergeschlagen, müde und ausgelaugt bis auf die Knochen. Er setzte sich an den Küchentisch, legte den Kopf auf seine verschränkten Arme und schloss erschöpft die Augen. Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen. Da steht ein Leichenwagen vor der Tür. Das sehe ich. Er ist leer. Sieht leer aus. Da ist was hinten drin. Da ist eine Truhe drin. Meinst du, es ist ihre Truhe? Das ist tatsächlich ihre Truhe. Das sehe ich auch. Goldie war im Leichenwagen auf Tauchstation gegangen. Er beobachtete die beiden im Rückspiegel. Es waren Hank und Jody. So wie Hank dastand, wusste Goldie, dass er eine Waffe hatte. Bei Jody war er sich nicht so sicher. Goldie sah, wie sie sich umdrehten und zum Fenster im zweiten Stock hinaufschauten. Ich sehe kein Licht. Das heißt nichts. Ich werde nachschauen. Sekunde noch. Ich will nicht hier rumstehen und mir den Arsch abschießen lassen. Wenn da oben einer ist, hat er uns längst gesehen. Was heißt das, wenn da einer ist? Glaubst du vielleicht, Gespenster haben die schwere Truhe hier runtergebracht? Ich nehme an, sie hat Jackson dazu gebracht, ihr zu helfen. Dann muss das der Leichenwagen von seinem Boss sein. Davon gehe ich aus. Dann lass uns den beschissenen Leichenwagen gleich mitnehmen. Sehen wir nach, ob der Schlüssel steckt. Keine Bewegung. Hör auf, du bringst sie um. Noch ein Tritt und sie wäre erledigt. Ja, hab Erbarmen mit deiner alten Frau. Ich stehe im Dienste des Herrn. Verschone uns mit dem Dreck. Wir wissen, dass du ein Spitzel bist. Hör zu. Hör zu, ich kann euch helfen. Hört doch. Ich kann euch in Sicherheit bringen. Jody schlug Goldie die Haube vom Kopf. Die graue Perücke flog herunter und legte den runden, kahlen Schädel bloß. Der schwarze Scheißer ist ein Mann. Hör ihm zu. Ich habe ein Versteck, das keiner findet. Ich regle das mit den Bullen. Ihr wisst über mich Bescheid. Ihr wisst, dass ihr mir trauen könnt. Wer gehört noch zu dir? Da ist keiner mehr, ich schwör's. Junger Scheiß. Goldie erkannte sogleich seinen Fehler. Irgendjemand musste ihm geholfen haben, die Truhe herunterzutragen. Für einen allein war sie zu schwer. Keiner außer! Ich muss geträumt haben. Da kommt ein Zug. Mein Gott, Goldie. Ich muss los. Herr, mein Erlöser. Sieht so aus, als hätte ich nicht mehr viel Zeit hier. Schaffen wir ihn von der Straße weg. Und wohin? In den Leichenwagen. Wozu? Er ist ein Spitzel, wenn die Bullen ihn... Jackson war darauf eingestellt, dass Goldie ungeduldig auf dem Vordersitz des Leichenwagens wartete. Stattdessen sah er Hank und Jody, die hinter dem Leichenwagen standen. Zum Teufel, hast du Angst, ihn zu berühren? Der Scheißer ist tot. Davor habe ich Angst. Jackson dachte, sie wollten die Truhe herausholen. Und allein hatte er keine Möglichkeit, sie daran zu hindern. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass Goldie nirgends zu sehen war. Er ging leise zurück ins Haus und sah sich im Flur nach einem Versteck um. Die verlogene Nutte, ich hätte sie umlegen sollen. Sei still. Ist mir egal, wenn sie mich hört. Sie kann sich doch sowieso nirgendwo verstecken. Halt die Klappe! Hier sind noch andere, die dich hören können. Was heißt eigentlich, halt die Klappe? Ich hab's verdammt satt, dass du mir ständig erzählst, ich soll die Klappe halten. Ich mein, halt die Klappe. Genau das. Scheiße. Spring schon an, du gottverdammter Hurensohn. Ja, vergib mir. Spring an, du beschissener Bastard von einem Hurensohn! Verdammter Scheißkarren! Jesus Christus, ich hab's nicht so gemeint. Hab Erbarmen. Wenigstens ist die Truhe noch da. Ich bring dir dein Gold, Imabel. Als Imabel unten aus dem Haus kam, Während sich Jackson und sein Zwillingsbruder Goldie oben im Treppenhaus mit ihrer Truhe abmühten, warf sie einen kurzen Blick auf den Leichenwagen, kicherte und rannte dann über die Park Avenue zum Bahnhof in der 125. Straße. Sie kannte den Fahrplan zwar nicht, aber es würde schon ein Zug nach Chicago fahren. Und dieses süße Mädchen wird dann bestimmt drin sitzen. Die Note hat aber ein Tempo drauf. Du bist was für mich, Baby. Schlag mich nicht, du Hure. Lass mich los, du schwarzer Scheißkerl. So, Nutte, ich krieg schon von dir, was ich will, ob es dir passt oder nicht. Du kriegst was von deiner Mama, du Arschloch. Du hast nach mir gestochen, du Nutte. Ich mach's nochmal, du Drecksau. Lass dich nicht von ihm erwischen, Baby. Ich bring die Nutte um. Sachte, sachte, Bruder. Die Hure hat mich fast mit dem Messer abgestochen. Die schnapp ich mir. Wenn sie dich mit dem Messer erwischt hat, ist sie ein Fall für die Polizei. Du schnappst dir niemanden. Wo ist sie hin? In die Damentoilette gerannt. Sind Sie die Frau, die mit dem Kerl Ärger hatte? Wenn ein Mann behauptet, er hat Ärger mit mir, dann liegt der Fehler wohl bei ihm. Ich weiß, was du meinst, Kleines. Aber du hättest ihn nicht aufschlitzen sollen. Sie meinen, ich soll hierbleiben, Sergeant, bis er... Klappe und setz dich. Während Imabel beim diensthabenden Sergeant saß, kam Grave Digger aus dem Büro des Captain. Er sah Imabel beiläufig an, schaute nochmal hin und erkannte sie. Na dann küss mal meine großen Plattfüße, Baby. Ich hab Neuigkeiten für dich. Sie schenkte ihm ihr vielversprechendstes Lächeln, das auf angenehme Dinge hoffen ließ. Das ist aber noch nicht alles. Ich hab da eine Truhe, die ich aufgeben möchte. Schön, dann hol sie mal raus. Mann, die Truhe ist schwer. Willst du mir nicht helfen, sie auszuladen? Ich werde nicht dafür bezahlt, Truhen aus Leichenwagen zu holen. Ich kümmere mich drum, sobald sie auf der Straße steht. Ich helfe dir beim Rausholen. Großer Gott, Allmächtiger, schaut euch das an. Das ist doch eine Leiche. Oder vielleicht nicht? Wo? Wo? Da, vor deiner Nase, wo sonst? Da, neben der Truhe. Und ganz ohne Sarg. Jackson standen die Haare zu Berge, als er das Gesicht seines Zwillingsbruders Goldie erkannte. Was ist los? Eine Leiche, Mr. Detective. Wer ist der Fahrer? Ich, Chef. Er hat eine Leiche da drin und behauptet, er weiß nicht, wie sie da reingekommen ist. Wo haben Sie die Leiche aufgeladen? Er wollte eine Truhe aufgeben. Wieso wollten Sie die Truhe aufgeben? Ach du Scheiße. Das ist Schwester Gabriel. Hab sie nicht verstanden, Boss. Schön, das haben wir gleich. Wenn die Leiche legal ist, wurde sie von der Mordkommission freigegeben. Ich werde im Revier anrufen. Plötzlich sah Jackson sich auf dem elektrischen Stuhl sitzen. Ich habe den Auftrag gesehen. Er lag auf dem Vordersitz, aber ich wusste nicht, um wen es ging. Welcher Auftrag? Wir bekommen von der Polizei immer einen Auftragsschein, wenn wir eine Leiche mitnehmen. Verdammt, warum sagen Sie das nicht gleich? Der Schein lag hier. Vor einer Minute war der Schein noch hier. Hier. Ich hab's gesehen. Zum Teufel ist mit dir los, Bulle. Wenn du dein Maul nur noch einmal aufmachst. Immer sachte. Sie war heute Nacht bei der großen Schießerei am Fluss dabei. Was haben Sie mit ihr vor? Sie wird mir zeigen, wo ich die elenden Schweine finde, die mit Säure um sich schmeißen. Gut, dann nehmen Sie sie mit. Aber lassen Sie sich von einem Kollegen begleiten. Ich will nicht, dass mich jemand begleitet. Ich habe Eds Pistole bei mir, das reicht. Wollen Sie wirklich zulassen, dass mich dieser Verrückte mitschleift? Ey, ich habe meine Rechte! Gesucht hat ein Leichenwagen, Cadillac, Baujahr 1977. Run, nigga, run. The Patarola catch you. Run, nigga, run. And try to get away. This nigga run. His best. Stuck his head in a hornet's nest. That nigga run, that nigga flew. That nigga tore his shirt in two. Run, nigga run, the patarola catch you. Run, try to get away. This nigga run, he run his best. stuck his head in the hornet's nest. That nigger on. That nigger flew. That nigger tore his shirt in two. Jackson? Ich habe gesündigt, Referent Gaines. Gesündigt, gütiger Gott. Ist das etwa Grund genug, mich mitten in der Nacht zu wecken? Wer hätte noch nicht gesündigt? Ich stand gerade am Ufer des Jordan, gekleidet in ein flatterndes weißes Gewand und bekehrte Sünder zu Tausenden. Hier im Haus? Im Traum, Bruder Jackson. Im Traum. Oh. Tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe, Referent. Aber es ist ein Notfall. Und was hast du mit dem Leichenwagen gemacht? Ihn im Harlem River versenkt? Nein, Sir. Er steht draußen vor der Tür. Willst du wirklich behaupten, Bruder Jackson, in dem Leichenwagen, der vor meinem Haus parkt, liegt dein Bruder mit durchgeschnittener Kehle und neben ihm steht eine Truhe voll Golderz? Nein, Sir. Ich habe sie beide verloren. Sind irgendwo rausgefallen. Auf die Straße? Es muss wohl auf der Straße gewesen sein. Ich bin nirgendwo anders langgefahren. Aber warum bist du hergekommen, Bruder Jackson? Ich wollte einfach hier neben Ihnen knien, Referent Gaines, und mich dem Herrn überantworten. Was? Dich dem Herrn überantworten, Jesus Christus? Mann, wofür hältst du den Herrn? Du musst dich der Polizei stellen. Der Herr wird dich aus so einem Schlamassel nicht herausholen. Wo sind Sie? Bei Big Cathy. Wer von Ihnen ist auf Drogen? Beide. Ich meine Hank und Jody. Hank nimmt Opium und Jody Heroin. Was ist mit dem Dünnen? Slim? Der trinkt nur. Ach, du bist es, Digga. Du hast ein paar Freunde, die ich mir vorknüpfen will, Big Cathy. Schnapp sie dir nicht hier im Haus, Digga. Sind sie alle hier? Alle? Hier sind nur zwei. Hank und Jody. Slim müsste eigentlich auch hier sein. Ich kauf mir die zwei. Sie sind vollgepumpt mit Stoff und gierig auf Mord. Zwei meiner besten Mädchen sind bei Ihnen. Das ist ein Risiko mit so einem Laden. Wo sind Sie? Im Nebenzimmer. Aber Sie haben sich eingeschlossen und würden nicht mal mir die Tür öffnen. Ihr werden sie öffnen. Mir? Na los! Verlangen Sie das nicht von mir, bitte nicht. Los, beweg dich, sonst schieße ich die Tür auf und benutze dich als Schutzschild. Hast du keine andere Platte? Mir gefällt sie. Hat sie keine andere Seite? Ich mag die Seite. Hör auf, das Messer auf und so zu klappen. Hab gar nicht gemerkt, dass ich das tue. Sieh nach, wer da ist, Carol. Wer ist da? Ich, immer Bär. Ich bin's, immer Bär, lass mich rein. Wer ist bei dir? Niemand. Wo ist Big Cathy? Sie ist hier. Ruf sie. Big Cathy? Hank will mit dir sprechen. Hank? Wer ist Hank? Benutzt den Namen nicht. Hier bin ich. Was willst du? Wer ist bei Emma Bell? Niemand. Carol, öffne die Tür ein Stück. Es ist Emma Bell. Willst du sie sehen? Klar, lass sie reinkommen. Hallo. Schließ die Tür. Emma Bell trat zur Seite und aus dem dunklen Flur schoss Grave Digger hervor. In jeder Hand hielt er einen vernickelten Revolver. Ausrichten! Das ist eine beschissene Falle! Beschissene... Die war von mir! Halt die Klappe, und die ist für dich, Ed! Halt die Klappe! Ausrichten! Abzählen! Und jetzt, Schwesterlein. Wo ist Slim? In der Truhe. Und Sie beharren darauf, nach Ihrem besten Wissen, dass die Truhe Golderz und nichts anderes enthielt? Ja, Sir. Das schwöre ich. Und Sie bleiben dabei, dass diese Imabel Perkins von der Bande von diesem Slim festgehalten wurde. Ich weiß, dass es so war, Mr. Lawrence. Hat sie Ihnen das gesagt? Ich weiß, Imabel würde sich nie mit solchen Leuten einlassen, wenn die sie nicht gezwungen hätten. Ach so. Ich vermute, die Frage ist überflüssig, aber es ist eine Formsache. Sie wollen keine Anzeige gegen sie erstatten, nicht wahr? Anzeige erstatten? Gegen Imabel? Warum denn? Was haben die städtischen Behörden ihm vorzuwerfen, Jones? Verkehrsgefährdendes Fahren, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Festnahme. Nehmen Sie ihn in Haft? Sein Chef hat schon die Kaution für ihn bezahlt. Wirklich? Er hat was? Mr. Clay? Hat nicht dieser Clay seine Festnahme beantragt? Jackson hat seinem Boss $500 gestohlen. Clay erstattete Anzeige, aber heute, am späten Vormittag, hat er sie zurückgezogen. Diese Leute kommen mir alle so vor, als wären sie komplett verrückt. Was haben Sie gegen Ihren Boss in der Hand, hä? Ich hab nichts gegen ihn in der Hand. Soll ich ihn als Kronzeugen festsetzen? Wozu? Schön. Sie können gehen, Jackson. Aber ich rate Ihnen, sich sogleich mit allen Geschädigten in Verbindung zu setzen. Den Leuten, deren Eigentum Sie beschädigt haben, einigen Sie sich mit denen, bevor die Klage erheben. Ja, Sir. Mache ich sofort. Was ist mit dieser Imabel Perkins? Ihre Kaution wurde bezahlt. Von wem? Einen Moment. Joe? Hier ist Lawrence. Joe, würden Sie mir bitte sagen, wer die Kaution für diese Perkins gestellt hat? Na, Mr. Clay. Du lieber Himmel! Was soll das? Sie stehlen sein Geld, fahren seinen Leichenwagen zu Schrott, nützen ihn in jeder erdenklichen Weise aus. Und er hat nichts Eiligeres zu tun, als die Kaution für Sie zu stellen, damit Sie aus dem Gefängnis kommen. Zwei von den Burschen hatten $8,000 bei sich, als sie getötet wurden. Was hat denn das damit zu tun? Ach, ich dachte, Sie wissen, wie das funktioniert. Das Geld wird für das Begräbnis verwendet. Und Mr. Clay führt die Bestattungen durch. Das ist so, als hätten die beiden das Geschäft für ihn angekurbelt. Paddy, wir müssen uns beeilen und zu dem alten Geier gehen, um unser Zimmer wiederzubekommen. Es ist alles wieder gut. Ja. Es tut mir nur leid, dass ich deine Truhe mit dem Golderz verloren habe. Paddy, mach dir keine Sorgen. Was kümmert mich die Truhe voller Golderz, wenn ich dich habe? Die Geldmacher von Harlem, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Chester Himes. Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Görgens. Es sprachen Erzähler Martin Semmelrogge, Jackson Oliver Striezel, Imabel Sandra Schwittau, Goldie Thilo Schmitz, Henk Michael Stange, Jody Michael Tregor, Slim Herbert Schäfer, Gus Parsons Gottfried Breitfuß, Grave Digger Jones Udo Schenk, Coffin Ed Johnson, Bernhard Schütz, Hosea Exodus Clay, Bertolt Tötzke und viele andere. Ton und Technik, Daniel Sänger und Waltraud Gruber. Regieassistenz, Stefanie Bölsch. Komposition, Carsten Meyer. Hörspielbearbeitung und Regie, Martin Heindl. Produktion Südwestrundfunk 2009. Dramaturgie Uta Maria Heim.